machst etwas für deine Figur und gehst joggen. Ich mach etwas für meine Figur und geh shoppen. Dass du dope bist, ist schön, denn so kann ich dich rauchen. Doch ich schmeck direkt, du bist zu nix zu gebrauchen. Was willst du mir denn bitte sagen? Du kannst danken, wenn ich dir erlaub, mich auf Händen zu tragen. Ich bin edel, holy, modisch, jeder weiß. Du bist nur ein Verräter, du Snitch. Nachdem ich meinen Weed smoke, gönn ich mir im Edelrestaurant noch einen T-Bone Steak. Der Beat ist feucht wie deine Bitch, wenn sie mich sieht. Bei mir läuft Business, bei dir dieser Track auf Repeat. Jede mag mich, deshalb ficke ich Huren. Ich sitz auf dem Thron und alle nennen mich der Coolste. Mich feiert einfach jeder und das, weil ich real bin. Dein schönster Homie ist hässlich und meiner mein Spiegel. Du hast Jordans an und hältst dich für fly. Doch ich schwebe an dir vorbei, an dir vorbei, einfach an dir vorbei. Denn die Gun füllt die Luft jetzt mit Blei. Du hast Jordans an und hältst dich für fly. Doch ich schwebe an dir vorbei, einfach an dir vorbei. Denn die Gun füllt die Luft jetzt mit Blei.